Vorgespult. Die Filme der Woche. Mach dir ein paar schöne Stunden, geh ins Kino. Mit diesem Slogan versuchte die Kinowirtschaft in den 50er Jahren das miese Geschäft neu zu beleben. Denn damals galt, Fernseher is killing the Lichtspieltheater. Wie in den 50ern funktioniert auch heute noch Eskapismus im Kino am besten. Blockbuster, das sind meist Superheldenfilme, Action, Science-Fiction oder Zeichentrick, Hauptsache weit weg vom wahren Leben. Hartwig Tegler hat es mal umgekehrt gemacht und 5 Filme rausgesucht, die bestens in unsere unruhige Zeit passen, weil sie die aktuelle Paranoia-Stimmung eher verstärken. Wir haben Sie verwanzt, Mr. Dean. Es sind diese Augenblicke, in denen man erkennt, wie wenig man sein Leben doch selbst in der Hand hat. Moderne Welt, Ohnmachtsgefühle, Verunsicherung, Angst, Bedrohung durch soziale und politische Verwerfungen, Krisen. Manchmal erzählt das Kino prophetisch. Platz 5, Der Staatsfeind Nummer 1 von Tony Scott. 1998. Es ist Orwells Welt da draußen, sagt Gene Hackman als Ex-Geheimdienstmann zu Will Smith, dem eine SD-Card mit hochbrisanten Informationen zugesteckt wurde, der nun einen skrupellosen NSA-Chef auf den Fersen hat. Überwachen Sie Blum und setzen Sie für die Operation einen Satelliten ein. Tony Scotts böser Blick auf die moderne Überwachungswelt, in der bürgerliche Existenz, Privatheit, Menschenrechte nichts mehr zählen. Das Haus wird überwacht, elektronisch. Alles, was du sagst, können sie hören, vielleicht sogar sehen. Ein Film lange vor dem NSA-Skandal. Prophetisch. Mit einigen verstörenden Beobachtungen. Die, die für den Geheimdienstboss die schmutzige Arbeit an den Tastaturen erledigen, sind nicht wie er Schlipsträger, sondern Nerds in Holzfällerhemden. Die moralinfrei ihre Arbeit für jeden erledigen, der zahlt. Ein Action-Thriller mit Realitätssättigung. Platz 4. Michael Clayton von Tony Gilroy, 2008. Diese eine Szene, wenn George Clooney auf dem Land aus dem Auto steigt. Dieser Mann aus der Anwaltskanzlei, der für die Kunden den Dreck wegräumt, der sich arrangiert hat mit den inhumanen Strukturen und Institutionen, deren Büttel er ist. George Clooney alias Michael Clayton also steigt aus und geht zu den 3 Pferden auf der Koppel. Und auf einmal ist er in Berührung mit etwas, das vollkommen jenseits seiner normalen, seiner Alltagserfahrung liegt. Kontakt zu etwas Unschuldigem. Gib mir das Handy. Das Signal ist gut. Dann explodiert im Hintergrund sein Auto. Michael passt nicht mehr ins Getriebe, dessen Rädchen er war. Paranoia, Realismus, Verunsicherung und Desillusionierung paaren sich auf verstörende Weise in diesem großen Film Michael Clayton. Platz 3. Er hatte einen Bauplan auf dem Tisch, angeblich vom Einkaufszentrum. Daran arbeitet er doch. Ja, aber das war's nicht. Arlington Road von Mark Pellington, 1999. Warum erzählt er mir dann sowas, wenn es nicht wahr ist? Warum sollte er lügen? Das Gefühl, die Welt ist in Ordnung, vollkommen in Ordnung und dann wird einem alles genommen. Wenn Sicherheit verschwindet, wenn an die Stelle Angst tritt. Fühlten Sie sich sicher? Nein. Direkt gegenüber in der ruhigen Wohnstraße diese perfekte Familie, aber irgendwas stimmt da nicht. Ich will sagen, dass Oliver seine Vergangenheit sehr sorgfältig gefälscht hat. Groß wie Jeff Bridges in Arlington Road diesen Mann spielt, der als Individuum sich ohnmächtig fühlt in dieser verwalteten Welt und feststellen muss, dass das Böse gleich gegenüber lauern könnte. Keiner glaubt dem paranoiden Geschichtsprofessor, dass sich in dieser geordneten Vorstadtsiedlung als Nachbar ein Schläfer aufhalten könnte. Ein fataler Fehler. Platz 2. Die 3 Tage des Kondor von Sidney Pollack, 1975. Hallo? Was ist? Es ist heute Abend schon das dritte Mal. Das dritte Mal heute Abend? Und dabei war Robert Redford doch nur kurz zum Mittagessen. Als er zurückkommt in dieses obskure Literaturinstitut in New York, sind alle Kollegen erschossen. Das Institut war CIA, die Mörder waren auch CIA. Und bei der folgenden Aufdeckung dieses Komplotts sind die Grenzen zwischen Gut und Böse aufgelöst. Wem darf man trauen? Sidney Pollack fundiert 1975 diesen grandiosen Klassiker des Verschwörungs-, Geheimdienst- und Paranoia-Thrillers auf der tiefgreifenden gesellschaftlichen Verunsicherung und der Vertrauenskrise gegenüber Politik und Institutionen, die am Ende des Vietnamkrieges und ausgelöst durch die Watergate-Affäre in den USA zu jener Zeit herrschten. Es wurden 7 Menschen umgebracht, Higgins. Und ihr spielt fröhlich kleine Spielchen. Mein Gott, seid ihr verkommen. Platz 1. Dr. Mabuse, der Spieler von Fritz Lang, 1922. Dr. Mabuse ist ein dämonischer Menschenfänger, Verbrecher und Politiker. Er verspricht, eine neue Gesellschaft zu schaffen, die frei ist von der Fäulnis der Alten. Weimarer Republik. In diesen Zeiten gesellschaftlicher Verunsicherung inszeniert Fritz Lang in seinem Stummfilm Eine gute Dekade vor Hitler ein düsteres Spiel über die Frage, wie viel Angst die Menschen haben müssen, um einem Diktator in die Arme zu laufen, der eben diese Angst vorher systematisch geschürt, wie inszeniert hat. Der Klassiker des Paranoia-Thrillers, 94 Jahre alt und aktueller als uns lieb sein dürfte. Die Namen aller fünf von Hartwig Tegeler empfohlenen Filme finden Sie auf deutschlandradiokultur.de und die Filme selbst hoffentlich in einer Online-Videothek Ihres Vertrauens.